Heute blicken wir zurück in die Nazizeit. Es geht um ein unscheinbares Gemälde, ein unsichtbares Verbrechen und eine Menge Detektivarbeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei Neugierig im Museum, ein Podcast zu Kriminalität in Kunst und Geschichte. Ich bin Marlene Thiele und ich liebe Kunst und Kultur, vor allem aber die Geschichten, die hinter den Werken stehen. Heute geht es um ein auf den ersten Blick unscheinbares Bild, das uns aber mitnimmt in die dunkelsten Jahre der deutschen Geschichte. Aber dazu erfahre ich gleich mehr von Marius Wittke. Ja, hallo und danke, Marlene. Ich bin Marius und ich bin Kunsthistoriker und Historiker. Ich interessiere mich schon seit langem für das Morbide in der Kunstgeschichte und habe zum Beispiel auch zur Darstellung des Todes im Kampf mit Soldaten promoviert. Und von mir stammt auch der Vorschlag, Verbrechensaspekte hinter den Kunstwerken zu thematisieren. Ich arbeite gerade als wissenschaftlicher Volontär an den staatlichen Sammlungen und Museen Münchens, wo ich bereits am Bayerischen Nationalmuseum und den Pinakotheken gewesen bin und nun an der staatlichen Grafischen Sammlung arbeite. Vielleicht nehme ich hier direkt das erste Feedback einiger Zuhörerinnen auf, dass unsere Stimmen manchmal ein wenig dumpf klingen. Das liegt daran, dass wir während Corona mit Masken aufnehmen. Unsere Folge heute kommt aber aus der neuen Pinakothek in München. Da befinden wir uns gerade in einem der Mitarbeiterbüros. Ich glaube, den Museumskennern unter euch muss man die Pinakotheken nicht mehr vorstellen. Allen anderen sei gesagt, dass es sich hierbei um eines der größten und bekanntesten deutschen Museen handelt. In der alten und der neuen Pinakothek und in der Pinakothek der Moderne werden einige der bekanntesten Kunstwerke vom Mittelalter bis zum 21. Jahrhundert gezeigt. Darunter zum Beispiel Dürers Selbstporträt. Diesmal geht es aber um ein anderes Bild. Genau, wir haben ein Bild des 19. Jahrhunderts als Fotografie vor uns liegen. Warum das so ist, erfahrt ihr später. Aber was ist auf dem Gemälde dargestellt? Zu sehen ist ein eher spärlich dekorierter Raum. Ich sehe eine hölzerne Kommode, davor ein kleiner Schemel. Die Wände sind auch holzvertäfelt. Da liegen ein paar Bücher, da liegt ein Korb. Von wem ist das Bild, Marius? Ja, der Maler war Ernst Immanuel Müller, hat gelebt von 1844 bis 1915, ist in München gestorben und heute weitgehend unbekannt. Wenn man das so salopp sagen kann, ein Genremaler der dritten Riege, er ist heute weitgehend unbekannt. Es gibt zum Beispiel keinen Wikipedia-Artikel über ihn, auch in dem großen allgemeinen Künstlerlexikon hat er keinen Eintrag. Und wenn man jetzt sich die Marktpreise anschaut, bewegen sich die Zuschläge um die 300 Euro. Da muss man ja gar nicht mehr kriminell werden. Nein, meine Frage liegt auf der Hand. Was hat die Bauernstube, die hier dargestellt ist, mit Kriminalität zu tun? Ja, also der Bildinhalt ist hier gar nicht das Spannende. Man braucht gar nicht ein verstecktes Verbrechen zu suchen. Es geht um das Bild selbst, das eine sehr bewegte Geschichte hinter sich hat. Also es ist vor 1914 entstanden, genau weiß man es nicht, und ist dann von dem Nachlass Ernst Immanuel Müllers direkt in den Kunsthandel gegangen. Dort hat es von 1918 bis 1943 verschiedene Besitzer gehabt und wurde dann 1943 von der neuen Pinakothek angekauft. 1943, da klingelt es bei mir, das war ja mitten im Zweiten Weltkrieg, haben da nicht die Nazis etliche Bilder unrechtmäßig an sich gerissen? Ja, das ist korrekt. Vielleicht kennst du oder auch unsere Zuhörerinnen den Film Monuments Men, der dieses Thema und die Sicherung der gestohlenen Gemälde und Kunstwerke aus der Sicht der Alliierten schildert. Hitler hat schon sehr früh begonnen, den Krieg auch systematisch als Raubzug für Kunstgüter zu nutzen und wollte im österreichischen Linz ein eigenes Führermuseum eröffnen. Und wir sprechen hier von ungefähr 3 bis 5 Millionen Kunstwerken und Wertgegenständen aus ganz Europa. Bevor es aber soweit war, haben die Alliierten Nazi-Deutschland besiegt. Die bis dahin gestohlenen und enteigneten Kunstgüter, die sogenannte Beutekunst, wurde dann zum großen Teil von den Alliierten sichergestellt und bis in die 1960er Jahre hin restituiert, das heißt also zurückgegeben. Bei der Bauernstube hier hat es nicht nur bei dir geklingelt. Die Ankaufsakte von 1943 aus der Pinakothek gibt Hinweise auf unrechtmäßig entzogenes Kulturgut. Dort steht, Stadt Augsburg aus jüdischem Besitz für 128 Reichsmark und 40 Reichspfennig. Schon Wahnsinn, wie akribisch die Nazis all ihre Verbrechen dokumentiert haben. Gab es da denn auch Hinweise auf den rechtmäßigen Besitzer? Tja, das herauszufinden ist nun die Aufgabe der Mitarbeiterinnen am Museum. Die Provenienzforscherinnen beschäftigen sich mit der Herkunft der Kunstwerke. Schauen wir uns doch mal die Bildakte vom Ankauf der Pinakothek an. Hier heißt es, aus dem Besitz eines L.I. Friedmann in Augsburg. Das I, das steht hier vermutlich, wie damals üblich, für den Zwangsnamen Israel, den sich männliche Juden als Erkennungsmerkmal geben mussten. Und wie geht man dann weiter vor? Sucht man in den Archiven nach einer Person mit diesem Namen? Ja, ganz genau. Wir müssen einen Augsburger mit diesem Namen finden. Und hier konnte das Gedenkbuch zu den Opfern der Verfolgung der Juden unter der NS-Gewaltherrschaft weiterhelfen. Dort taucht ein Ehepaar Ludwig und Selma Friedmann auf. Ludwig ist nun aber ein häufiger Name in der Zeit und daher noch kein Beweis, wie du dir vorstellen kannst. Es gibt aber noch andere Indizien und die befinden sich auf der Rückseite des Bildes. Schauen wir uns das doch einmal an. Was siehst du? Also das Bild hat einen Holzrahmen, gibt mir jetzt keine Hinweise, ist unterzeichnet 1918. Dann sehe ich hier eine Nummer 1157, auch oben nochmal auf dem Holzrahmen. Und auf dem Holzrahmen sehe ich auch zwei Abziehbilder. Auf dem einen steht nochmal Ernst Müller, Studie einer Bauernstube, nochmal eine Nummer. Und unten Galerie Heinemann in München mit wieder einer Nummer. Okay, was gibt mir jetzt den Hinweis? Ja, um genau dieses Schild von der Galerie Heinemann geht es. In deren Archiv konnte die Identität nämlich bewiesen werden. Die Galerie verkaufte die Bauernstube direkt vom Künstlernachlass an einen Ludwig Friedmann in Augsburg. Jetzt gibt es noch ein Problem. Das Ehepaar Friedmann beging am 7. März 1943 angesichts drohender Deportation Selbstmord. Das Bild taucht nur einen Monat später beim Augsburger Finanzamt auf. Also, das heißt dann eigentlich keine Chance, weil die Besitzer tot sind. Ja, natürlich. Dem Ehepaar konnte das Bild nicht mehr zurückgegeben werden, so viel ist klar. In einem solchen Fall sucht man dann nach den möglichen Nachfahren. Im Staatsarchiv Augsburg konnte ermittelt werden, dass die Familie vier Kinder hatte und die konnten alle in verschiedene Teile der Welt emigrieren. Es ist also üblich, in solchen Fällen den Erben dann die Kunstwerke zurückzugeben. Ja, das ist ganz gängige Praxis und es wird auch juristisch so geregelt. Die Nachkommen haben nach dem Krieg sogar von selbst Anträge auf Wiedergutmachung gestellt. Das heißt, die fordern geraubte Gegenstände zurück oder wenn diese Gegenstände nicht mehr existent sind, dann fordern sie einen finanziellen Ausgleich. Diese Einforderung, die erfolgte anhand einer Liste, die 1943 beim Abtransport von der Stadt Augsburg verfasst wurde. Aber auf dieser Liste steht jetzt keine Bauernstube, daher konnte diese auch damals nicht entschädigt werden. Und hier hat nun Anja Zechel, die den Fall bearbeitet hat, großes detektivisches Gespür gezeigt. Schauen wir uns diese Liste einmal an. Was erkennst du auf der Liste, Marlene? Also es handelt sich um einen Lieferschein des Juden Friedmann Ludwig J. Punkt. Scheinbar Gegenstände, die ihm gehören oder gehört haben. Die Gegenstände sind aufgelistet. Ganz links steht eine Lieferungs-LFD-Nummer. In der Mitte werden verschiedene Gegenstände aufgeführt. Ganz links werden diese Gegenstände bis 19 durchnummeriert. Eine Stückzahl steht dabei, ein Schätzwert und nochmal eine Nummer der Stadt. Wenn du mich fragst, was mir auffällt, dann fällt mir sofort auf, dass ganz dick und fett bei einem Objekt gestrichen steht, nämlich bei der Nummer 8. Und da ist folglich auch keine Nummer der Stadt zugeordnet. Die sind nämlich auch chronologisch durchnummeriert und da ist eine Lücke zwischen der 1156 und der 1158. Das ist jetzt vielleicht eine rhetorische Frage, aber hast du die Nummer 1157 schon mal gesehen? Ja, man muss ganz klar sagen, dass wir hier natürlich mit ganz wenig Beweismaterial arbeiten. Dementsprechend, neben der Liste habe ich das Bild, die Bildrückseite, wo zweimal 1157 draufsteht, nämlich auf dem Leintuch und sogar auch auf dem Holzrahmen. Yes, das ist der Missing Link. Das Gemälde war nämlich ursprünglich auch auf der Liste geplant. Die Bauernstube oder ihre Nummer taucht dort nicht mehr auf, weil sie bereits als Kulturgut eingestuft worden war. Dieses Gut konnte von Museen angekauft werden. Und so erwarb der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung Ernst Bucher das Bild für jene 128 Reichsmark und 40 Reichspfennig am 28. Mai 1943. Und zwar nur knapp 3 Monate nach dem Freitod der Eheleute Friedmann. Die Begründung des damaligen Direktors war, Zitat aus der Ankaufsakte, diese feine und intim gemalte künstlerisch wertvolle Arbeit eines Münchner Künstlers gibt es noch nicht im Haus. Hat die Bayerische Staatsgemäldesammlung das Werk denn dann rechtmäßig erworben? Ja, das ist jetzt die knifflige Frage, ne? Wir betrachten in diesem Podcast ja Verbrechen. Ich denke, es ist unstrittig, dass wir die Enteignung und die systematische Unterdrückung bis in den Selbstmord und Völkermord als ein großes Verbrechen sehen. Doch nach dem damaligen Nazirecht, sag ich mal, war es vollkommen legal, ja sogar erwünscht, den Nachlass zu verteilen und ausgesuchte Stücke dem Reich zu übereignen. Moralisch ist dies natürlich eine andere Frage. Doch ob juristisch schuldig oder nicht, die Bilder müssen zurückgegeben werden. Denn 1999 hat die Bundesregierung das Washingtoner Abkommen unterzeichnet und sich damit bereit erklärt, proaktiv, also auf eigene Initiative hin, nach heutiger Sicht unrechtmäßig erworbene Kunstwerke zu restituieren. 2017 rückte so das Bild der Bauernstube in den Fokus. Okay, also zurück zu dem Bild und der Rückgabe. Du hast vorhin gesagt, dass die Kinder in alle Teile der Welt emigriert sind. Wurden die Nachkommen gefunden? Ja, also die Provenienzforscher betreiben auch Ahnenforschung. Der älteste Sohn der Friedmanns, der lebte seit 1960 wieder in Deutschland. Dessen Tochter Miriam Friedmann ist 2001 aus den USA zurück nach Augsburg gekehrt. Und über diese Enkelin von Ludwig Friedmann konnte der Kontakt zu allen Erbberechtigten hergestellt werden und das Gemälde 2018 zurückgegeben werden. Wow, also ein Happy End. Das glaube ich aber nicht, dass das immer so glatt läuft, oder? Nein, keinesfalls. Das ist eher ein Musterbeispiel von einer lückenlosen Provenienz, einer kleinen Erbengemeinschaft und auch eindeutigen Nachweisen. Die Provenienzforschung ist meist geprägt von langatmiger Aktenrecherche, bürokratischer und juristischer Arbeit von Monaten und Jahren bis zur endgültigen Restitution. Dabei gibt es viele Rückschläge und Hürden und oft ist Provenienzforschung und Restitution auch ein Politikum. Ja, sehr spannend das Ganze und wen die Rolle der Münchner Museen und ihre Restitutionspolitik damals kurz nach dem Krieg interessiert, dem sei das Buch von meinem Kollegen Dr. Johannes Gramlich empfohlen, Begehrt, Beschwiegen, Belastend, die Kunst der NS-Elite, die Alliierten und die bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Die Bauernstube befindet sich also wieder in Bayern. Ja, genau. Die Enkelin, die besagte Miriam Friedmann, lebt heute immer noch in Augsburg und ist sehr engagiert in der Aufarbeitung ihres und vergleichbarer Fälle. Ich habe sie via Zoom zu einem Interview getroffen. Dann haben Sie den wunderbaren Akzent von A Girl from Arkansas. Und gefragt, was mit den übrigen Wertgegenständen von 1943 geschehen ist und ob die Familie sonst etwas rückerstattet bekommen hat. Als sie die Sachen beschlagnahmt haben, das haben die selber behalten. Und was sie nicht haben wollten, haben die das an den Arbeiter Wolfhardt gegeben. Nichts ist zu meiner Familie, außer eine Tante, aber ich weiß nicht, wann das zurückgestattet, ein Bild, ein Gemälde, der einigermaßen wertvoll ist. Erst 2018 hat es dann eben die zweite Restitution gegeben. Doch selbst nach der Zuschreibung des Bildes an die Familie Friedmann benötigte man noch die Anerkennung von Totenscheinen, Erbnachweisen, Vollmachten und einen Restitutionsvertrag. Was man vergisst, ist, dass wenn jemand flieht, man nimmt nicht die Dokumente mit, um zu beweisen, wem was gehört hat. dass die Gerichte und die Behörden waren nicht sehr kooperativ. Ja, und dann hat mich noch interessiert, ob in der Familie über diese Enteignung nach dem Krieg gesprochen wurde. Überhaupt nicht. Ich wusste von null, weil man muss bedenken, die waren alle so traumatisiert. Sie wissen, meine Großeltern haben sich das Leben genommen, ja, am Abend vor der Deportation. Also überhaupt die Idee, dass vier Ehepaar in ein Zimmer sitzen und gemeinsam, wo das Bild auf der Wand hängt, was ich dann zurückbekommen habe, das war das letzte Stück von ihr Hab und Gut. Man kann verstehen, dass die Eltern nichts gesagt haben. Aber die haben es deswegen nicht gesagt, weil A, für sie war es schmerzhaft und die haben es gut gemeint. Die wollten nicht, dass wir als Kinder erfahren, wie eigentlich, wie böse und schäbig die Welt ist. Natürlich, das war ein Riesenfehler. Und natürlich habe ich sie auch gefragt, wie sie es moralisch bewertet, dass das Museum unmittelbar Kunstwerke aus jüdischem Besitz angekauft hat. Unglaublich. Sie wissen, dass die Juden mussten ab 38 eine Liste von ihrem Besitz, ihre Sachen auflisten. Also alle, was sie besaßen. So dass, als sie deportiert wurden, da war schon eine Liste von ihr Hab und Gut da. Es ist wirklich unglaublich. Und deshalb, wie das dann in ein Museum landet und dann ist es im Depot geschlummert, bis ihr das gefunden habt. Das Bild ist also wieder bei der Erbengemeinschaft Friedmann. Das heißt, anschauen kann man es eigentlich nicht. Doch, denn Miriam Friedmann hat mir erklärt, wo das Bild tatsächlich zurzeit zu sehen ist. Das ist im Museum, in der Jüdischen Museum, aber da das Museum zu ist, habe ich das dann verlängert. So, das ist noch eine Saison im Museum. Außerdem habe ich Miriam Friedmann gefragt, wie sie es findet, dass das Bild erst jetzt, 75 Jahre später, restituiert wurde. Und da wurde es dann sogar noch ganz tagespolitisch und aktuell. Ja, aber vor 75 Jahren habt ihr nicht diese Datenbank. Und natürlich auch, es gibt noch sehr viele rechtdenkende Nazi-Sympathisanten, die absolut dagegen waren. Also es schlummert in diesem Land, aber nicht nur in Deutschland. Das ist eine persönliche Sache, dass das Bild zurück. Also die junge Generation, ich habe nichts zu verzeihen. Die haben auch nichts gemacht. Ich ärgere mich, wenn die jetzt den Blödsinn machen wieder. Diese Rechts. Aber es wird leider immer solche geben. Und deshalb finde ich, was ihr macht, ist so wichtig. Erstens, es ist spannend. Zweitens, wie viele Leute wissen, was ihr eigentlich macht. Ein Museum oder diese Geschichten gehören uns allen. Und geht uns allen eigentlich an. In der nächsten Folge haben wir einen prominenten Gastsprecher. Wir besuchen einen gemalten Tatort und gehen einem Mord auf den Grund. Mehr wird noch nicht verraten, ihr dürft neugierig sein. Wenn ihr euch anschauen wollt, worüber wir heute gesprochen haben, dann geht das auf unserem Blog www.neugierigimmuseum.com. Alles zusammengeschrieben. Da sammeln wir für euch Fotos, Infos und Links zu unseren Themen. Außerdem findet ihr uns auch auf Instagram unter neugierig.museum. Da ist dann ein Punkt dazwischen. Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr auch auf dem Blog loswerden oder aber per E-Mail an neugierig.museum@yahoo.com. Ein großer Dank zuletzt geht an den jungen Freundeskreis der Kulturstiftung der Länder, denn der hat den Podcast überhaupt erst möglich gemacht. Wir hoffen, dass wir euch neugierig gemacht haben und ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.